wenn dich niemand ändern kann und du auf alles scheißt. Wenn du in den Sternenhimmel schaust und dabei weißt, du hast alles gegeben, dich trotzdem nie verneigt, dann hast du die höchste Form der Freiheit erreicht. Wenn dich niemand ändern kann und du auf alles scheißt, wenn du in den Sternenhimmel schaust und dabei weißt, du hast alles gegeben, dich trotzdem nie verneigt, dann hast du die höchste Form der Freiheit erreicht. Damals unbeachtet, aber kämpfte für die Wahrheit. Heute bin ich Außenseiter, Hassobjekt und Staatsfeind. Doch wenn du stark bleibst, dann kann dir keiner was. Es zählt nur, dass du weitermachst, auch wenn die ganze Welt dich hasst. Und glaub mir, das ist, was uns unterscheidet. Wir bleiben stabil, auch wenn alles drunter leidet. Haben damit kein Problem, wenn die Feinde vor uns stehen. Denn wir rennen nicht davon, auch wenn wir dafür untergehen. Überzeugung endogen, wie das Blut in unseren Venen. Heute pumpen sie die Lines gegen Stadt und das System. Führen andere Leben zwischen Uni und der Handelbank. Wir formen unseren Geist, unseren Körper und den Verstand. Für das Heimatland gehen wir diesen Schritt. Entschlossen und topfit, undercut, New Balance, Boxerschnitt. Und was für Straßenrap, das hier sind echte Lines. Sie wollen mich verbieten und das ist der Beweis. Wenn dich niemand ändern kann und du auf alles scheißt, wenn du in den Sternenhimmel schaust und dabei weißt, du hast alles gegeben, dich trotzdem nie verneigt, dann hast du die höchste Form der Freiheit erreicht. Wenn dich niemand ändern kann und du auf alles scheißt, wenn du in den Sternenhimmel schaust und dabei weißt, du hast alles gegeben, dich trotzdem nie verneigt, dann hast du die höchste Form der Freiheit erreicht. Hatte nie wirklich Bock, einmal im Rampenlicht zu stehen. Jeder Auftritt, jedes Video war mir unangenehm. Doch ich wusste, will ich was bewegen, muss ich alles geben. Und nur dank euch darf ich heute diesen Traum leben. Ich mach das, weil ich muss, viel zu viel läuft hier verkehrt. Die Sache ist das Risiko, welches ich trage, wert. Das Mic wird zum Schwert, was pulsiert in meiner Hand. Jeder Beat hat den Stolz in meinem Herzen entflammt. Es fing an mit Musik und entwickelt sich zum Krieg. Heute wollen sie mich richten wegen Zeilen auf dem Beat. Vieles, was passierte, hätte ich früher nie gedacht. Hab trotz guter Connection nie einen harten gemacht. Denn was bringt dir der Erfolg, wenn du nur ein Sklave bist? Dich verbiegst für Klicks und deine Werte vergisst. Ich habe auf dem Mainstream schon damals geschissen. Dafür schau ich in den Spiegel mit deinem reinen Gewissen. Wenn dich niemand ändern kann und du auf alles scheißt, wenn du in den Sternenhimmel schaust und dabei weißt, du hast alles gegeben, dich trotzdem nie verneigt, dann hast du die höchste Form der Freiheit erreicht. Wenn dich niemand ändern kann und du auf alles scheißt, wenn du in den Sternenhimmel schaust und dabei weißt, du hast alles gegeben, dich trotzdem nie verneigt, dann hast du die höchste Form der Freiheit erreicht. Freiheit erreicht.